Mord in der Villa Massimo von Ingomar von Kieseritzky. Es ist ganz unmöglich, dass sich der Mörder unter den Stipendiaten befindet. Denken Sie an die, ja, Delikatesse der Ausführung, die Akkuratesse der präsumptiven Planung und an den sakralen Ernst der Tableaus. Es waltete ein Kunstwillen. Sie haben recht. Hören Sie sich das an. Das ist der Neutöner Simrock. Dagegen ist selbst Müller-Siemens der neue Stravinsky. Mord in der Villa Massimo, mein Gott. Das wäre zu meiner Zeit nicht möglich gewesen. Alkoholexzesse, ganz gewiss. Frauen in die Villa schmuggeln, allemal Eifersuchtsdramen und Beleidigungen am laufenden Band. Warum nicht? Aber Mord... Drei Morde, Meiser, drei Morde. Was gegen den Mörder spricht, ist seine Wahllosigkeit. Wir sind unter uns, warum bloß der Architekt Herbig? Der machte Wohnschachteln, los war sein Schicksal, immer nur Schachteln. Mein lieber Pelz, auf ein paar architektonische Sünden sollte schon der Tod stehen. Aber die Aktionskünstlerin Wendler Schmatz, die verstehe ich nicht. Ich habe Aktionskünstler noch nie verstanden. Happening, Fluxus, Performance, Action Painting... Dieser ganze Selbstdarstellungsdreck. Wie wahr, aber ich meinte den Mord an der Aktionskünstlerin Wendler, nicht ihr Werklein. Ja, schade das. Warum bloß die? Sie konnte kein Wässerlein trüben, trug niemals einen BH und hatte sehr hübsche Brüste. Vielleicht ist der Täter schwul. In der Kunstszene wimmelt es ja von denen. Wirklich? Ich dachte immer nur, die Literaturszene sei voll von Schwulen. Aber kein Vergleich, Pelz. Warum konnte er nicht Simrock nehmen? Hat dieser Herbig nicht mal einen Preis gewonnen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch eine Täterin. Das wäre mal was anderes. Ich liebe kraftvolle Frauen. Und das dritte Opfer? Der Autor Samler, Verfasser von sadomasochistischen Texten. Alle bei Suhrkamp. Das war freilich die rechte Wahl. In der Wahl der Opfer ist vielleicht der Schlüssel zu den Morden zu finden. Ein Architekt, ein Autor und eine bildende Künstlerin. Ach ja, die bildende Kunst. Ich habe hier die neueste Stipendiatenliste. Schmatz, Herbig und Samler habe ich schon gestrichen. Du meine Güte, Meiser... Glauben Sie, man wird noch mehr Stipendiaten streichen müssen? Ach Gott, nur so eine Spekulation ins Unreine. Wir sind Ehrengäste, vielleicht schützt uns unser Alter. Die Opfer waren alle unter 40. Zu den Lebenden gehören noch die Witwe von Samler, hochschwanger. Über ihr wohnt Van Vleuten, Autor, dessen Gattin ist ebenfalls sehr schwanger. Noch ein Schriftsteller, dieser Praczynski. Junggeselle, säuft wie ein Loch. Ich sah ihn vor 3 Tagen auf allen Vieren den Kiesweg entlang kriechen. Die meisten Künstler sollen sich hier unmäßig isoliert vorkommen. Alkoholabusus ist an diesem Ort nichts Ungewöhnliches. Ja, dann haben wir noch die Dame Asta Schmidt. Die ist Objektkünstlerin. Ich habe Objektkünstler noch nie verstanden. Ist das sowas wie Ready-Made-Zeug? Schon. Aber der Duchamp hat ganz nette Sachen gemacht. War das nicht ein Pissbecken? Das hieß aber anders. Fontäne, glaube ich, 1917 oder so. Tja, dann haben wir noch den Professor Wose Klimke aus Berlin. Der ist Maler. Gott, was malt denn der? Alles. Und alles nach der Natur. Der schaufelt sich Fische auf den Rasen und malt sie dann, bis sie stinken. Ist eine Frohnatur und malt nach dem Lustprinzip. Wie viele potenzielle Opfer haben wir noch? Den Herrn Klöter, auch bildende Kunst, und Professor Trost. Nie gehört. Völlig unbekannt. Es gibt zu viele von ihnen, man kann sich nicht alle merken. Aber Trost... Trost ist gut. Trost macht herrliche Sachen. Was für Arbeiten? Werden Ihnen gefallen. Er malt unaufhörlich Monstranzen. Wie was? Monstranzen? Was Religiöses, Pfui Teufel. Ich hasse neosakrale Kunst. Ach was, nicht religiös. Monstranzen, das ist sein Spezialausdruck für das weibliche Genital. Man sieht nichts, kein Haar, aber es handelt sich eindeutig um den Venushügel im Schatten lichtreiner Farben, so reich wie das Spektrum. Also Schweinkram irgendwie. Aber mit spirituellen Qualitäten. In der Kritik hieß es mal über Trosts Monstranzen: Das Sichtbare wird maximal reduziert, um dem Unsichtbaren als der Auswirkung des Sichtbaren maximale Expansion zu geben. Ich habe diese moderne Kunstkritik noch nie verstanden. Ich will sie auch nicht verstehen. Was schreibt eigentlich dieser Suffkopf Praczynski? Lyrik. Er hat in klaren Minuten ein überaus muskulöses, lyrisches Ich mit den Qualitäten eines Wegelagerers. Jedes Jahr erscheint zur Buchmesse ein neues Bändchen. Das letzte hieß Sonne im Fadenkreuz. Du lieber Himmel, da kommt auch noch Herr von Molnau. Was hat denn der früher gemacht? Goethe-Institute geleitet, ich glaube in Helsinki oder Malmö, später im fernen Osten. Man sagt, er sei Anhänger der asiatischen Produktionsweise. Grüß Gott, die Herren. Ist das nicht alles furchtbar, grauenhaft, entsetzlich? Und was macht das für einen Eindruck in der Öffentlichkeit? Einen verheerenden. Ja, ja. Die stille Enklave ist aufgewühlt. Sagen Sie mal, Molnau, wie ist denn die Dame Schmatz und wie sind die Herren Samler und Herbig ums Leben gekommen? Ach Gott, zuerst dachten wir natürlich an Selbstmord. Die meisten Künstler sind ja Neurotiker, Neurastheniker und Psychopathen, aber leider... Kein Selbstmord. Die Frau Schmatz wurde nackt aufgefunden, erstickt an einem Tampon. Was Sie nicht sagen. Das ist nicht das Schlimmste. Man hat sie auf das Sofa gelegt wie die nackte Maya. Ach was. Und wie auf jenem berühmten Gemälde ausgeleuchtet. Also bleibt eine diffuse Aura um den Leib. Nicht direkt. Auf einer Pobacke war ein blauer Marshmallow. Er klebte. Ebenso auf ihrer Stirn, den Handinnenflächen und auf den Fußsohlen. Überall blaue und weiße Marshmallows. Ein Verrückter. Marshmallows schmecken überhaupt nicht. Widerliches Zeug. So ein Material hat in der Kunst nichts zu suchen. In den Handinnenflächen und den Füßen, das heißt in Sohlen. Das sind ja wohl symbolische Stigmatisierungen. Cutoso hat einmal mit einer Farbpistole eine Wand aus Styropor beschossen. Der Kritiker Solm, Werner Solm, Gott, der faselte dann vom Sinn des Materials und beschwor in Arte die Sensibilität des Rohstoffs und einen mystischen Materialismus. Es ist alles so furchtbar. Apropos, Herr Professor Solm trifft morgen in der Villa ein. Auf 3 Monate. Solm kommt. 3 Monate. Um Gottes Willen. Unangenehme Existenz, dieser Solm. Aber man kann ihm ja aus dem Weg gehen. Wie sind denn die anderen Stipendiaten umgekommen, wenn man fragen darf? Furchtbar, ganz furchtbar. Der Architekt Herbig, dessen Kopf lag in einem Jenaer Glastopf, ausgegossen mit Kunstharz. Was Sie nicht sagen. Der Kopf war ab. Und wo war der Leib? Der Leib saß auf der grünen Chaiselongue und hielt den Topf mit dem Kopf in beiden Händen. Ah, das erinnert mich lebhaft an ein Tableau von Johan Hansen. So eine Art Assemblage, wo er Trödel abfallend Mist auf einem Teppich anordnet. Ich hasse Objektkunst. Dreck ist das. Korrekt war das eher Junk Art. Ich spreche nicht Englisch. Junk. Dreck, das heißt Abfall oder Trödel, kurz Müll. Sagen Sie mal, war der Körper irgendwie künstlerisch zugerichtet? Verriet das Tableau eine Intention, wie bei der Schmatz mit diesen Marshmallows? Künstlerisch, nicht, dass ich wüsste. Ich verstehe ja nicht so viel davon. Ich komme ja aus der Verwaltung. In seinem Hosenschlitz, der geöffnet war, fand sich allerdings ein blauer Siphon. Ich kann da keine künstlerische Intention sehen. Ein Siphon bleibt ein Siphon, egal wo er ist. Und der Letzte, der Sammler, wie hat's denn den erwischt? Furchtbar, ganz furchtbar. Auch mir geht es ganz furchtbar. Der Sammler wurde mit Diethylenglykol in Campari vergiftet. Was Sie nicht? Und wie wurde er gefunden? Am Mittwoch, von der Putzfrau Valeria. Seine Gattin war auf dem Petersplatz zur Mittwochsaudienz. Wo war ich? Ich bekomme vor Ekel Herpes oder vor Angst, wer weiß. War es wieder ein Tableau? Seine Arme hingen, sein Kinn ruhte auf dem Stahlgehäuse seiner Olivetti. Und die war voller Honig. Ah, schon wieder das mystische Material. Hatte er unter der Schreibmaschine eine Filzunterlage? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber in seinem Nacken hatte er ein halbes Pfund Butter. Ah. Bei den 36 Grad natürlich geschmolzen. Furchtbar das. Honig, Filz, Fett, die reine Beuys-Materialien-Trinität. Der Mörder hat Sinn für Humor. Muss in die Apotheke an der Piazza Bologna. Unter Stress bekomme ich immer Herpes und Ausschlag. Karl Lobke, wir sind in einer Sackgasse. L'impasse etc. Jetzt haben wir Van Flöten verhört, diesen Klöter, den Professor Trost, die Sammlerwitwe, den Lyriker Praczynski, Herrn Schmidt, Professor Wose Klemke, den Leiter Mollnau. Wer fehlt? Die Herren Meiser und Pelz, Ehrengäste. Gehen wir nochmal zur Toten Schmatz. Tatorte haben mich immer inspiriert. Sie war Aktionskünstlerin. Was ist das eigentlich? Ich verstehe nicht die Bohne von der modernen Kunst. Definitionsgemäß ist das Entäußerung von Emotionen zu einem automatisch ablaufenden Improvisationsaktionismus ohne oder mit Steuerung durch den Verstand. Alle Achtung. Und was hat die Tote gemacht? War die bekannt? Ich glaube nicht. Die hat sich nackt und schwanger, wie sie war, mit dem Selbstauslöser fotografiert und dabei Texte auf ein Tonband gesprochen. Hier ist eine Kassette mit dem Titel Du, mein Kind in mir. Du bist mein Baby, Liebling, und bald kommst du aus meinem Labyrinth aus Fleisch. Ich habe alles vorbereitet, ich warte auf dich, die Welt wartet auf dich, der Schmerz wartet auf dich. Du bist meine heilige Frucht, du trittst aus meinem Portal. Ach Gott, die moderne Kunst wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Ob Kunst oder nicht Kunst, vor allem ist das eine rührend harmlose Aktion. Warum bringt jemand ein derart harmloses Geschöpf um? Und warum hat der Mörder ein Tableau hergestellt mit der armen Leiche und den Marshmallows? Zeichen über Zeichen. Aber keine erkennbare Bedeutung. Erstickt ist sie jedenfalls an einem Tampon. Moment mal. Nach der Liste haben wir Simrock verhört, den Musiker, und nicht diesen Van Flöten. Also machen wir einen Besuch bei Van Flöten. Hoffentlich ergiebiger als bei Simrock. Ich hasse die moderne Musik. Ich habe seit Sonntag die Wohnung nicht verlassen. Ich verlasse die Wohnung nie. Meine Frau verlässt die Wohnung. Ich bin stationär. Herr Van Flöten, haben Sie einen Zeugen, der Ihre Präsenz bestätigen könnte? Meine Frau Anna. Sie geht außer Haus. Ich bleibe immer im Haus. Ist Ihre Gattin zu Hause? Ich arbeite. Ich weiß es nicht. Man könnte sie einmal rufen. Ja. Dann rufen Sie doch schon. Anna. Anna. Das kann sie unmöglich gehört haben. Lauter. Bitte schön, viel lauter. Anna. Ja, bitte, Botho. Anna, das sind zwei Herren von der Polizei. Sie wollen wissen, ob ich aus dem Haus gegangen bin. Botho, mein Mann, geht niemals außer Haus. Er ist in den letzten zwei Monaten nur einmal zur Audienz auf dem Petersplatz außer Haus gewesen. Es hat ihm nicht gefallen. Warum nicht? Zu viele Menschen. Viele Menschen machen mir Angst. Sie sind in der Überzahl. Man wird umzingelt. Gehen Sie deshalb nicht außer Haus? Nicht nur deshalb. Die vielen Tiere da draußen. Was für Tiere? In Roma? Bienen, Wespen, Hummeln, Mücken und auch Moskitos, Spinnen, Fliegen. Die Fliegen. Ah, ja, ja. Sie sagten, Ihre Gattin verlässt zum Einkaufen das Haus? Meine Frau Anna geht in Rom aus dem Haus. Ja, das haben wir schon begriffen. Aber wenn Ihre Gattin regelmäßig das Haus verlässt, fällt sie als Zeugin aus, dass Sie in der Zeit nicht doch das Haus verlassen haben. Auch wenn Anna das Haus verlassen hat, kann ich es nicht verlassen. Wir drehen uns im Kreis. Warum denn nicht? Was hindert Sie? Es sind nicht nur die Menschen, es sind nicht nur die Tiere, es ist die Natur ganz allgemein. Was meinen Sie denn nun damit? Pollen. Ich bin Allergiker, sodass ich aus diesen Gründen ein Verlassen des Hauses verböte. Sie sind ein extrem ängstlicher Mensch, Herr van Vleuten, und sehr stationär veranlagt. Sehe ich das recht? Kannten Sie Wendler Schmatz? Ich sah sie einmal aus der Ferne auf dem Kiesweg. Und Samler, kannten Sie den Autor und Kollegen Samler? Wir hatten so gut wie gar keinen Kontakt. Ich meide den Kontakt mit Kollegen. Es sind Verwerter und Ausbeuter des Verfalls. Sie kannten Samler also nicht? Nein. Und den Architekten Herbig, kannten Sie den? Ich habe auch den Umgang mit Architekten in der Villa vermieden. Unser Hausarzt hat den Kontakt verboten. Botho bekommt immer einen Ausschlag, wenn er mit fremden Menschen in Berührung kommt. War das schon immer so? Wenn er früher mit jemandem sprechen musste, übersetzte er sich jeden mündlich geäußerten Satz in einen gedruckten Satz. Ich lasse nur den Text an mich heran. Für den automatischen Druck benutze ich immer eine klassische Times auf 9 Punkte gesetzt. Verstehe. Ah, verstehe, so ist das. Porca miseria. Buongiorno. Kommen Sie, Karl Lobke. Haben Sie das? Also, freuen wir uns, Sie zur großen Jahresausstellung der Stipendiaten der Villa Massimo einzuladen. Datum und um Antwort wird gebeten, Grüße, Unterschrift, pp. Haben Sie es? Und dann bitte übersetzen. Und jetzt an den Dottore Tuzzi. Sehr geehrter, es wäre uns eine Ehre und eine außerordentliche Freude, wenn Sie als einer der bedeutendsten Kritiker Roms einige einführende Worte zu den ausgestellten Exponaten sprechen könnten. Über das Honorar, das, wie ich versprechen kann, überaus großzügig ausfallen wird, sind wir doch gerade als Deutsche in Rom sehr exponiert, könnten wir vielleicht bei einer Vorbesichtigung der Exponate sprechen. Sollten Sie Datum eintragen? An diesem Tage unabkömmlich sein, bitte ich herzlich um einen kurzen Anruf für einen neuen Termin. Haben Sie das, Frau Vasari? Danke. Ob man ihn mündlich für eine posthume Würdigung der Totenschmatz bemühen könnte? Aber Tuzzi hasst Aktionskünstler. Ach ja, Frau Vasari, besorgen Sie doch bitte eine Flasche Remy Martin. 12 Jahre alt, mindestens. Tuzzi trinkt nichts anderes. Ja, das wäre es erst einmal. Danke. Verflucht, Karl Lobke, alle haben ein Alibi. Entweder waren Sie mit Zeugen in der Città oder Sie waren brav unter Zeugen in der Enklave Villa Massimo. Keine Fingerabdrücke. Nichts. Ach, gehen wir nochmal alles durch. Haken Sie mal ab. Wegfallen Klöter, Schmidt, Praczynski, alle in der City gewesen. Streichen wir Wose Klemke zur Tatzeit in Ostia. Der Professor Trost in Amalfi Hotel Luna zusammen mit seiner Frau. Pfannflöten. Dieser Pfannflöten, der nicht außer Haus geht. Der Kriminologe Wolfen hat einmal die Theorie des improvidenten Täters entwickelt. Also, die Improvidenz des Täters... Was soll das heißen? Ein Fachausdruck für Verbrecherpech. Eine Nachlässigkeit. Er sagt, alle machen elementare Fehler am Tatort. Groß fragt sich in einer Schrift sogar, ob das Wesen des Verbrechers nicht gerade in der Unfähigkeit besteht, große Fehler zu unterlassen. Was soll uns das bei diesen obskuren Künstlermorden weiterhelfen? Naja, wir müssen vom jeweiligen Tableau am Tatort ausgehen. Drei verschiedene Mordmodalitäten, richtig? Justo. Einmal Kopf ab, einmal ersticken und einmal vergiften. Oh, vergessen Sie nicht die künstlerische Note. Künstlerisch? Wieso künstlerisch? Wo ist da Kunst? Kunstharz, Bene, in einem Tupfer aus Jenaer Glas. Ein sogenanntes Objet trouvé. Ein tödliches Finaltampon für die Dame Künstlerin. Object Art. Filz, Fett und Honig für den Dichter. Scheißkombinationen, nix von Kunst. Aber ja, aber sicher. Mythischer Materialismus. Kurz eben Beuys, wie der Kunstkritiker Pfütze schrieb. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das hat der Beuys gesagt, bis er starb. Weiß jeder. Deswegen wimmelt es wahrscheinlich von ihnen. Und diese drei DIN-A5-Karten auch Kunst? Exponat Nummer 1 ein Architekt, Nummer 2 eine Aktionskünstlerin, Nummer 3 ein Autor? Tja, diese Kartonkärtchen in den jeweils rechten Händen der Opfer, die sind eine explizite Interpretation des Kunstwerks Mord. Wieso? Wegen der drei Zeilen auf jeder der drei Karten. Das sind Haikus. Von der Terrasse sieht man alle Ateliers, aber Gottlob keine Künstler. Die Morde haben ein bisschen Leben in die Enklave gebracht. Die Leichenschauhäuser des Scheins. Die Künstler in Panik zwischen Kurswertbestimmung, die ihnen nicht obliegt, und der verzweifelten Wertschöpfung. In der Kunstsphäre lässt sich mehr verdienen als in der Literatursphäre. Wenn Sie Scheiße schreiben, ist Ihnen wenigstens die Rente sicher. Sind Sie mit dem Anfang Ihres Romans... Nein. Innere Hemmnisse, schlaue Skrupel sind dagegen. Ich würde viel lieber etwas über die Morde schreiben. Nicht Fiction, sondern Faction. Pelz, mein Bester, das ist eine gute Idee. Lassen Sie uns recherchieren. Erst einmal auf einem jungfräulichen Blatt Papier. Ich gehe, Primo, davon aus, dass sich der Täter unter den Stipendiaten befindet. Motiv? Rache, Suff oder Blödheit? Ja. Es wäre nützlich, vorerst alle für Mörder zu halten. Eliminieren kann man dann immer noch. Praczynski zum Beispiel. Der leidet unter einer Schreibhemmung seit Stipendienbeginn. Begeht jemand einen Mord oder deren drei, wenn er nicht schreiben kann? Keine Ahnung, wie sich ein sogenannter Writer's Block aufs Befinden auswirkt. Ich traue es ihm einfach nicht zu. Klöter, bildender Künstler. Was malt der denn so? Neurotische Möbel. Also verzerrte Stühle, schiefe Tische, die das Gewicht der Welt tragen, Liegestühle, die explodieren, gewundene und geschundene Chaisen, am Boden kriechende Kommoden und kopulierende Nachttische. Sowas macht der. Reine Kompensationsakte, den können wir streichen. Und dieser Aster Schmidt? Schöne Person. So stelle ich mir eine phönizische Königin vor. Mäßig erfolgreich. Eine Ausstellung im Wallraf-Richards-Museum. Wahrscheinlich keine Einzelausstellung. Ja, und was macht die so? Tja, sogenannte absolute Bilder. Schade. Und was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was sie darunter versteht. Jedenfalls schmiert sie Schicht auf Schicht. Sie meinen wie der große Marais, dessen Bilder niemals fertig wurden, weil er die alten Bildzustände immer wieder verdecken wollte, die bereits vollendet waren. Hätte er nur die Hände davon gelassen. Das ist zu hoch gegriffen. Die schöne Frau malt gruppengeistig. Ja. Sie gehört der Gruppe Tabmaler an. Die machen alle sogenannte absolute Bilder. Kommt sie in Frage? Ich glaube nicht. Und Trost, mein Gott, es wimmelt von bildenden Künstlern. Trost malt mit Acryl diese Monstranzen, die ein Synonym sind. Ich kenne seine Leidenschaft. Ich finde es schön, wenn jemand sein Sujet derart verinnerlicht. Trost kann man auch streichen. Was ist mit dem Professor Wose-Klemke? Ein lieber Mensch. Der malt wirklich gern und alles. Fische und Vögel, Mädchen und Raupen, Gewitter und Bauernsuppen. In seiner Art ein ganz unverwechselbarer Fauvist. Ist das nicht so ein wenig veraltet, Matisse oder so? Bei solch hübschen Sujets ist das doch völlig egal. Streichen. Bleiben nur noch Herr van Vleuten, Studio 12. Und wir. Mich können Sie auch streichen. Herzklappenfehler. Hatte Kürten auch. Was ist dieser van Vleuten für eine Existenz? Habe ihn mal nachts getroffen auf dem Kiesweg. Er spricht nur in einem erregten Flüsterton, sehr theatralisch. Zu viele Künstler, sagt er, auf einen Haufen und jeder Künstler kompromittiert den anderen durch seine Existenz. Da hat er nicht ganz Unrecht. Kommt van Vleuten in Frage? Ich glaube nicht, macht einen denkbar nervenschwachen Eindruck. Zum Schluss sagte er mir, ich wünschte an diesem Ort nichts als erfreuliche und befriedigende menschliche Kontakte und Interaktionen. Aber hier ist jeder dem anderen hinderlich bis zur Vernichtung. Moment mal. Verhinderung. Stellen Sie sich mal vor, der Mörder wollte durch die Morde nicht nur die Existenz auslöschen, sondern auch die weitere Kunstausübung verhindern. Wie Pilz in Hildesheimers lieblosen Novellen. Ein Verhinderer also? Diese Erzählung war, glaube ich, sehr gut. Aber warum sollte er oder sie gerade Samler, Herbig und Frau Schmatz verhindern wollen? Welches Motiv? Frau Samler, kannte Ihr Gatte den Herrn van Vleuten über Ihnen persönlich? Ich glaube nicht. Sie haben sich einmal auf dem Kiesweg getroffen. Aber das war Zufall. Kein Kontakt unter Kollegen? Autoren sind nicht sehr gesellig. Auch Rüdiger war es nicht. Er mochte van Vleutens Produktion nicht. Sie war ihm zu negativ, irgendwie. Hatte Ihr Gatte Kontakte zu anderen Künstlern, zum Kollegen Praczynski zum Beispiel? Nein, die Produktion sagt ihm auch nicht zu, wie er überhaupt andere Werke überhaupt nicht rezipierte. Ja, ja. Filz, Fett und Honig oder gar keine Kontaktstoffe? Sagen Sie, gnädige Frau, war im Studio Ihres Mannes irgendetwas verändert, von der furchtbaren Tatsache einmal abgesehen? Nein. Eigentlich nicht. Unordentlich war er in der Schreibphase immer. Nur den anonymen Brief, den fand ich im Manuskript seines neuen Romans. Ein neuer Roman? Der Roman ist eine schöne Literaturgattung. Man kann so viel reinpacken. Ich selbst... Bitte doch, Kalopke. Wie heißt denn der neue Roman? Zero im 9. Loch des ABC. Es spielt alles nur unter Buchstaben. Personen, Menschen, Figuren, Charaktere. Das Menschliche, das sogenannte, das Psycho, das kommt nicht mehr vor. Das ist getilgt. Ja, ganz getilgt. Wenn Sie mich fragen, gnädige Frau, ein vernünftiger Entschluss. Es gibt schon zu viele psychologische Romane. Bitte, Frau Samler, Sie sprachen von einem Brief. Was ist das für ein Brief? Ein gemeiner, anonymer Brief. Und er lag im Briefkasten des Pförtnerhauses, bis ich ihn herausnahm. Falsch ist dein Pfad, falsch sind alle eure Pfade, Ausrufungszeichen. Ihr alle möbliert die Welt falsch, Ausrufungszeichen. Und der Künstler partizipiert an ihrem Verfall, Ausrufungszeichen. Bedenkt, wie zart das Räublein die Pseudopien setzt auf grüne Blättchen, kunstvoll, aber ohne dumme Intention der Kunst. Ja, Porker, was soll das heißen? Hybride ist der Menschengeist, wenn er auf die Tiere scheißt. Wohl die radikale Ecke der Ökoszene. Hört ihr euer Saugen und Absondern eurer persönlichen Honigpumpe auf Filz und Kunstharz, wie ihr euren Schleimlast kriechen, vergeigte Grammatik, wie, und wartet ab, ich werde Zeichen setzen, time must have a stop, Schluss mit Genuss, noch schwimmt ihr wohlgemut auf eurem Tran, doch abschüssig ist des Lebens Bahn. Da hapert's mit dem Metrum. Ich werde machen Kunstwerke aus euch von erhabener Einmaligkeit, bald seid ihr stumm in eurem Vakuum, fines Ende aus. Anspielung, sag ich. Wie? Moderne Prosa unter viel Einfluss. Sehr affektgeladen. Eine neue leidenschaftliche Stimme, würde die FAZ schreiben. Na, Sie kennen sich ja aus. Der Brief hat etwas Bedrohliches mit diesen Ausrufezeichen. Und etwas Elegisches. Tja, man müsste das Ding analysieren. Dafür gibt's Methoden. Das deutsche Rezensionswesen hat keine. Also, Honigpumpen sind eine Erfindung von Beuys. Hing mit Herzblut dran. Time must have a stop. Ist ein alter Titel von Aldous Huxley. Wir müssen dieses Dokument leider mitnehmen, gnädige Frau. Bitte, bitte. Herr, bitte sehr. Wie reagierte denn Ihr Gatte auf dieses ambitionierte, leicht konfuse, aber statuarische Schreiben? Kam es ihm bekannt vor, im Stil, im Duktus, in der Struktur? Ach, er betrank sich. Und zeichnete dann mit einem 01 in der Nacht den Exodus der Zeichen. Lauter Kolonnen von Buchstaben, wahre Heerzüge, die über schwarze Klippen wie die Lemminge ins Meer der Zeichen stürzten. Ich liebe dieses Blatt. Er hat nie etwas Besseres verfasst. Oh mein Gott, gestern hat er noch gelebt. Und heute ist schon Mittwoch. Und er lebt nicht mehr. Das ist wohl so. Molto grazie, Gnefrau. Im Augenblick haben wir keine weiteren Fragen. Sie schreiben Romane, Karl Lapke. Hab ich. Und angeboten. Wurde aber 18 Mal abgelehnt. Aber jetzt hätte ich einen Stoff aus dem Künstlermilieu. Mord, Kunst, Zeichen, Sinn und Bedeutung. Oh Gott, fantastisch. Verheerendes Bild in der Öffentlichkeit, wo der deutsche Künstler doch gerade hier in Rom ohnehin, hier und jetzt. Italienischer Chauvinismus. Was haben die deutschen Künstler Rom alles geschenkt? Denken Sie nur an Tischbein. Ja, natürlich. Tischbein. Ganz furchtbar alles. Und der Katalog für die Jahresausstellung ist nicht fertig. Der Druck. Und Tutzi hat abgesagt wegen Hexenschuss. Früher wären derartig sinnlose Morde einfach nicht passiert. Ganz undenkbar. Und ich sage Ihnen, es liegt an der Bildung. Wie ich und Picht schon vor Jahren... Was meinen Sie mit sinnlos sollen... Es gibt keine sinnlosen Morde. Gäbe es die, müsste es ja auch sinnvolle Morde geben. Gibt es, das sage ich ex cathedra. In meinem Vortrag beim letzten postmoderne Kolloquium heißt es unmissverständlich, Humanität und Kunstverständnis... Ja, unbedingt. Sicherlich, warum nicht? Die Villa muss wahrscheinlich die Überführungskosten tragen. Ja, alles. Mein Gott, diese Luft. Ja, freilich, vor 25 Jahren war sie besser. Absolut sinnlos. Zum Beispiel. Subjektiv finde ich den Mord an Frau Schmatz widersinnig, ungeheuerlich und sinnlos. Ja. Ach ja, die, warum denn das? Weil dieser Mord in Nuce den Verfall der Sitten zeigt, der humanen Geste und des Kunstverständnisses entbehrt. Denn sie war eine eminent politische Künstlerin. Was Sie nicht sagen... Ach, wie ist das alles furchtbar und auch unübersichtlich. Politisch also. Sagte ich schon, dass Brock gerade eine Entziehungskur in der Villa Montena macht? Er hatte plötzlich eine Logorö auf der Documenta. Ich schätze diesen Herrn nicht. Gewiss hoch elaboriert, aber dennoch. Hören Sie, Sie erinnern sich gewiss an das große Aktionstableau der Schmatz vor 89. Die Mauer im Herzen. Natürlich. Ganz wunderbar, wie schon der Titel. Ein Betongeviert. Symbol der Berliner Mauer. Ein Loch. Und im Loch Kresse. Was sagen Sie nun? Ja, ja. Der Künstler arbeitet mit vielen Materialien, warum nicht? Ich schrieb damals im Katalog und sagte während der Vernissage, in Ihren Meditationsobjekten kehrt die vormoderne Epiphanie zurück, als ein Aufscheinen einer transzendenten Wahrheit, die jeden individuellen Ausdruckswillen übersteigt. Was sagen Sie jetzt? Was soll ich schon sagen? Wird schon was Wahres dran sein, irgendwie. Die Topoi des Erhabenen, Stein, das Loch, die Kresse, das Vegetative, diese Trinität war triftig versammelt. Da mögen Sie wieder recht haben. Ich muss leider die Allianz anrufen. Da kommen Pilz und Meise. Schönste Grüße. Überall Not, Druck und Leid. Ich glaube, man könnte ihn jetzt einkreisen. Der Künstler drückt sich ja immer irgendwie aus, also gibt es eine Unmenge Indizien und alle gehaltvoll. Die Texte auf den Kärtchen, Balfi, das ist seine Signatur. So deutlich wie das klassische Fezit auf Bildern. Fezit, wörtlich, er hat es gemacht. Wegen der Urheberschaft des Kunstwerks. Exakt so. Zuerst der Mord an den Armschwein, dann das Kunsttableau und als Krönung des Tableaus die Karten. Exponat 1 bis 3, dreimal symbolisch, Fezit, ich war's. Damit hat der Mörder einen unwiderruflichen Produktionsstopp eingeleitet. Sozusagen ein Ready-Made. Mit Verfallsdatum, wie auf Konserven. Ach so. Ja, sicher, nicht haltbar. In dem Brief redet er doch dauernd von Schleim, Tran und Absonderung und meint das Hervorbringen, also den Akt. Na ja, was eben rauskommt, wenn man was produziert. Und alle in der Villa haben jetzt symbolisch verhalten, man kriegt nichts mehr hin. Kein einziger Künstler produziert mehr. Der Praczynski sieht weiße Elefanten in der Küche, der Professor Trost übermalt seine schönsten Monstranzen, Herr Simrock quält seine Geige bis aufs Blut und schreibt eine Oper. Das Sühnemahl. Was Religiöses, quasi. Der Wose Klemke wartet auf die Verwesung eines Rochens auf dem Gartentisch. Naja, keiner wäre imstande, diese Morde zu praktizieren. Diese Drohung mit der Tilgung im Brief geht mir nicht aus dem Schädel. Wie heißen diese Dinger auf den DIN A5 Kartonblättern nochmal? Haikus. Das ist eine japanische Gedichtform. 17 Silben, glaube ich. Und korrespondieren diese Haikus mit dem Brief? Gibt es irgendeinen Konnex von den Zeichen im Brief zu den Zeichen in dem japanischen Zeug auf den Karten? Naja, wie man's nimmt. Bei Herbig heißt es, kalt bläst der Scirocco in deine Hundehütte. Bald ruhest du sicher im Topf. Das sind, Moment, 21 Silben. Oh, naja, dichterische Freiheit. Und bei der Aktionskünstlerin? Wie eng der Pfad, der ins Innere führt, ruhe sanft bei dir. 15 Silben. Zwei zu wenig. Na ja, im Affekt kann man nicht dichten. Bodenloser Zynismus. Ach was, uralte Form das. Für Sammler heißt es, blinde Strömung, unachtsamer Weg, weithin hallet endlich der Nachruf. 18 Silben. Immer noch einer zu viel. Der Bursche bestätigt das Kunsttableau durch die Blume. Eben poetisch. Früher sahen die Mörder anders aus. Heute täte man keinen mehr auf Anhieb erkennen an seinen Henkelohren, dem riesigen Adamsapfel, den abgenagten Fingernägeln, den quellenden Augen. Das ist richtig. Man sieht sie ihn heute nicht mehr an. Die meisten sehen aus wie Politiker, also ganz allgemeine Fressen. Und die ähneln wieder blödsinnig dem modernen Künstler mit Aktentasche, Laptop und Handy. Pelz, ich sage Ihnen, wir leben nicht mehr im Zeichen des Wassermanns. Gott, was für ein Zeichen der Arglosigkeit, sondern im Zeitalter des Schwachsinns. Sehen Sie sich um. Ich weiß nicht. Ich gehe kaum noch außer Haus. Man muss sich eben raushalten, das ist alles. Was ist denn ein Handy? So ein drahtloses Telefon zum Apportieren. Die Differenzen sind verwischt. Sie sind alle ungebildet, geldgierig, unterelaboriert und marktkonform. Wissen Sie, wie die Literatur der Zukunft aussehen wird? Gott sei Dank nein. Sie wird verkommen zur Lebenshilfe und Therapie für jede Art von Insuffizienz, Daseinsmissglücktheit und Prätension. Meinen Sie wirklich, das wäre ja... Ich muss schon seit einer halben Stunde urinieren. Aber ich weiß schon, je größer der Druck, desto geringer die Menge. Richten Sie Ihren Blick auf den Markt und die Zirkulation. Dieses unaufhörliche Reiben und Schaben an den leeren Egos, wie von Fürzen gefüllte Nullen, die da mit kraftlosen Gebärden durch ihre belanglose Biografie paddeln, beladen mit... Bitte, Meiser, Metaphern machen mich persönlich sehr nervös. Denken Sie an meine Blase. Pardon. Ich wollte sagen, dieser Mörder, der hat meine volle Sympathie. Freilich in der Wahl vielleicht ein bisschen unberaten. Obwohl die Idee mit dem Kopf im Topf, Herrgott, warum denn nicht? Es müsste häufiger passieren, wie die Nemesis, will sagen, weniger zufällig. Tja, das wäre ja, oh, oh, dieser Druck, ganz schön, der Konkurrenzdruck fiele weg. Aber nur für die in der First Class. Die anderen dagegen, hoffentlich fassen sie ihn nicht. Da kommt Professor Solm. Der hat's auch in der Prostata. Das hindert ihn aber nicht zu produzieren. So ein simples Welt- und Kunstverständnis muss die reine Freiheit sein. Gott, was rede ich da? Es muss an der Witterung liegen. Mein Topf, nein, Kopf ist vollständig kontaminiert. Anna, höre. Es ist aus. Ich mache Schluss. Ich leite das Finale ein. Es ist das Ende. Ich mache mein Testament. Aber warum, Van Flöten? Haben wir doch noch mehr als 5 Herkulesarbeiten vor uns im Augias-Stall. Nichts geht mehr. Mix mir bitte mein altes Elixier, Coca-Cola, Bitter Lemon und 3 Fluprim-Tabletten. Van Flöten? Du suchst den Rausch. Ich muss ihn suchen, oh Anna, Geliebte. Ich unternahm erstens einen fatalen Fehler. Wie endgültig dein Präteritum tönt, Botho. Verfluchte Scheiße. Welchen? Ich habe diesem trüben Solm, dieser Transzendentalschnecke der Kulturindustrie, aus Versehen den neuen Einkaufszettel in den Briefkasten gesteckt. Und dann zweitens... Oh Scheiße, mein Bester. Der erste Fehler zählt immer doppelt. Zweitens? Seit Samlers hinschied. Ein Kretin. Frage ich mich, ob ich auf der Höhe der Kunst war, auf der Höhe der Zeit und ob ich nicht vielleicht andere, nicht Kulturträger, sondern Kulturfunktionäre hätte eskamotieren müssen. Eine Frage der Reihenfolge, mein Lieb. Alle, die da fallen... Genug geplaudert, liebe Freundin. Schreibe das Testament. Das Atelier mit den Füßen voran verlassend, dabei sind die Haikus gut. Zum Schluss wäre ein scherzhaftes Kettengedicht entstanden, im japanischen Haikai geheißen. Möchtest du wirklich dieses mordshässliche Partizippräsens in dein letztes Testament setzen, Liebling? Du hast recht, mein Herz. Wird sich das Feuilleton nicht fragen, ob ich aus Konkurrenzneid handelte, was meinen lauteren Intentionen zuwiderliefe. Ich ertrage keine schlechten Rezensionen mehr. Auf der Einkaufsliste stand auch der Magenschlauch für Sollen. Merde, du Trottel, du Windei, du Blödes. Die FR schrieb doch immerhin Serie rätselhafter Morde in der Villa Massimo. Eben. Von allen Irrtümern abgesehen ist das doch keine gute Kritik. Das ist keine gesunde Basis mehr für meine künstlerische Arbeit. Die Karre liegt im Dreck. Aber Mut. Die Nachwelt. Auf die Scheiß ich! Die Haikus waren noch fehlerhaft. Schreibe, entmutigt von der schlechten Welt, zu vielen Künstlern, die nicht das Wahre, ermüdet von den Produktionen trüber Provenienz. Korrektur, Liebster. Das ist denn doch leider zu allgemein. Das Motiv von Flöten, das Heilige. Hallo Solm, wie geht es, wie steht es, wie stockt es so? Ach Gott, der Meiser, die misanthrope Zunge. Tag Pelz. Ein schwüler und schlechter Tag heute. Es muss an der Atmosphäre liegen. Totenstille im Stillstand, das ist die Stimmung. Furchtbare Topfschmerzen. Kopfschmerzen. Habe ich auch. Zephalgien klarer Genese. Ach, ich bin so deprimiert, Herr Doktor. Was macht die Prostata? Ist das jetzt 20 oder 25 Jahre her, dass Sie in der FAZ den Absturz des Icarus rissen? Das Altern ist nicht das Schlimmste. Die Zeichen der Insuffizienz sind das Tröpfeln und die beiden Kardinalgefühle. Man will und man kann nicht. Und lässt Ihre Erektionsfähigkeit auch so rapide nach? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auch die Flaute kommt langsam, wie ich in einem neudeutschen Roman las. Alles Scheißdreck. Wissen Sie es noch oder nicht? Was soll ich wissen oder nicht? Keine Ahnung, war nur seine Frage. Der Stipendiat produziert nicht mehr. Die wohltuenden, angenehmen Folgen eines Schocks. Künstlerpech. Es bedarf eben stärkerer Reize. Im Sommer sind die dünnen Blusen eine gewisse Hilfe. Im delikaten Alter sind die Damen verhältnismäßig dankbar. Ich fand in meinem Briefkasten ein erschütterndes Dokument. Was Sie nicht sagen. Ich wüsste nicht, was mich in den letzten 30 Jahren wirklich noch erschüttert hätte. Freilich in der Retrospektive, nein, in der Introspektion, da findet sich manches. Weiß Gott, weiß Gott. Durch meine polyarthritischen Hände ging in 50 Jahren eine Menge Kulturmist, also Elaborate, gebunden oder immerhin schüchtern broschiert. 90% Ausschuss, immer überschätzt, langweilig, hybrid. Und immer war's einmalig, in jeder Saison, zweimal pro Jahr. Ja, bitteschön, Sohn. Was hat Sie denn nun so elementar erschüttert? Mich erschütterte damals das Erscheinen von Hackle dreifach feucht. Da dachte ich, das ist Kultur. Ab jetzt geht's aufwärts. So ein Künstlermord ist immer erschütternd. Hat aber auch etwas Reinigendes. Erstmal Tabula rasa, eine Wüste. Oder eben nicht. Dieses Dokument da im Briefkasten, das war eine Liste, aber gebaut wie ein Poem. Heißenbüttel hätt's gefallen, oder nicht? Eine schlichte Liste, aber was für ein Rang. Hat Molnau seinen Herzinfarkt im Büro überstanden, beim Telefonieren? Ziemlich vulgär. Molnau, Büro, Herzinfarkt? Na, immerhin, ein Herz hat er. Hören Sie, auf der Liste stehen folgende Objekte. Gummibärchen, beachten Sie die Reihenfolge. Magenschlauch, Mimosen, Akazienhonig, Filz, Landbutter, Kunstharz, Waldtein-Apfelpillen. Begreifen Sie's? Das ist Poesie, keine Aufzählung. Das ist ein Text im Zentrum der Peripherie. Finden Sie nicht? Nee, also beim besten Willen. Wie fanden Sie eigentlich die Auswahl, die Exklusivität der Opfer? Sie liefern immer nur Tautologien, Meiser. Die Antagonismen sehen Sie nie. Mich hat's erschüttert. Das ist immer schlecht für die Blase. Mich nimmt's auch mit. Der Druck auf die Blase nimmt zu. Mein Druck nicht minder. Aber das Verhalten, das Erwarten auf das Verhalten, das macht erst den Druck aus. So recht eigentlich. Ich schreibe für den Merkur gerade einen Aufsatz mit dem Titel Verhaltene Verewigung. Wie oft müssen Sie dem Druck nachgeben? Man muss agieren, als gäbe es den Druck nicht. Im Merkur? Ist der Peschke nicht schon tot? Aber ja, schon lange. Armes Schwein. Wo waren wir? Bei den dünnen Blusen. Ihr Gatt ist wirklich einmal außer Haus gegangen, Signora van Flöten? Wie hat er denn das geschafft? Ihr Gatte verlässt das Zimmer? Das Haus? Den Park? Vielleicht Rom? Ob Präteritum, Präsens oder Perfekt, Botho ist außer sich und außer Haus. Außer sich? Und dann noch draußen? Mit den wilden Bienen und Wespen? Gut, dass die keine Kunst fabrizieren. Wann ging Ihr Gatte fort? Wohin ging er und mit welcher Intention? Auf den Friedhof, den Cimitero Campo Verano. Dort gibt er sich dem Denken hin, im Regen, der Trauer, über diverse Versäumnisse. Versäumnisse ist gut, Gnädefrau. Hat doch dreimal geklappt. Hochkünstlerisch. Friedhof, Friedhöfe, Campo Verano. Hat van Flöten eine Schwäche für Friedhöfe, wie? Ihren letzten Sprechakt in den Druck übersetzend erwidere ich ja in Versalien. Schön, gut, bene, Versalien, accidenti. Verfasst er auf Friedhöfen immer seine Haikus? Vielleicht im Augenblick ein viertes Haiku, wie? Ich weiß es nicht. Außer Haus ist viel möglich. Ihr Mann hat doch immer wieder Haikus geschrieben, nicht wahr? 18 Silben lang. 17, Balfi, 17. Botho van Flöten ist ein bedeutender Lyriker und Prosaist und steht in einer jeden deutschen Anthologie. Ja, ja, ja, die Kunst. Als Künstler wird man entweder unterschätzt oder überschätzt. Wir werden warten. Wie lange dauert gewöhnlich eine solche Exkursion? Nie, denkt Botho, länger als 2 Stunden. Dann bekommt er furchtbare Kopfschmerzen. Wie eng der Pfad, der ins Innere führt. Immer Kopfschmerzen bei Gedanke und Tat und nach der Tat und der Tatenvergeblichkeit. Zu viele sind's, die da wesen und machen. In der Tat zu viele und zu viele Kunstwerke. Aber man kann nicht alle Produzenten tilgen oder auslöschen. Es sind eben zu viele Konkurrenten und konkurrierende Systeme, nicht wahr? Und sie produzieren alle zu viel und falsch. Und die Kulturfunktionäre, die Sekundärschwätzer, redundantes Geschwafel und Botho am Ende. Und als Nachruf das rezente Geschleime und das semikritische Geseich, Geseich, Geseich, oh! Mord in der Villa Massimo von Ingomar von Kieseritzky. Es sprachen Irm Herrmann, Elisabeth Trissenar, Dagmar Sitte, Christian Brückner, Bruno Ganz, Vadim Glofner, Daniel Minetti, Klaus Piontek, Otto Sander und Friedrich Schönfelder. Violine Alois Machacek, Gesang Barbara Pahl, Dramaturgie Hans Bräunlich, Regieassistenz Christine Nagel, Schnitt Christiane Neumann, Ton Lutz Pahl, Regie Karin Bellingkroth, Produktion Deutschlandradio Berlin 1996.